Dialoge, Seite 104. In deinem parlamentarischen System haben die Abgeordneten das Recht, Gesetze einzubringen. Das ist die Quelle größter Missbrüche. Ich streiche daher die parlamentarische Initiative. Gesetze einzubringen wird nur dem Herrscher zustehen.